بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Der haben Allah hat den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt, um die Menschen aus den Finsternissen des Unglaubens und des Götzendienstes des Schirks herauszubringen ins Licht des Tauhids und des Glaubens. Und der haben Allah hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt, um die Menschen aus den Finsternissen der Unwissenheit und der Irreleitung herauszubringen ins Licht des Wissens und der Rechtleitung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'iznihi ويهديهم إلى صراط مستقيم. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klar zu machen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt. Und er verzeiht vieles. Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch, mit dem Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet und sie aus den Finsternissen hinaus mit seiner Erlaubnis ins Licht bringt und sie zu einem geraden Weg leitet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an anderen Stelle: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah hat den Gläubigen wirklich eine Wohltat erwiesen, als er unter ihnen einen Gesandten von ihnen selbst geschickt hat, der ihnen seine Zeichen verliest und sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich zuvor wahrlich in deutlichem Irrtum befanden. Und deswegen, wenn eine Person mit dem Islam geehrt wurde und eine Person dem Islam beigetreten ist, dann darf diese Person nicht aus dem Kreis des Islams wieder verbannt werden, außer mit einem klaren und eindeutigen Beweis. Ein Beweis, der so klar sein muss, wie die Sonne an einem wolkenlosen Tag klar zu sehen ist. So klar müssen die Beweise sein, bevor derjenige aus dem Islam verbannt wird, der mit Überzeugung zum Islam gefunden hat. Und deswegen sollt ihr wissen, dass wer den Islam mit Überzeugung angenommen hat, auf ihn darf kein Urteil gefällt werden, dass er ungläubig geworden ist, außer aufgrund eines eindeutigen Beweises. So wie er eindeutig in den Islam hereingekommen ist, so wird er nur aus dem Islam verbannt, wenn er wirklich mit etwas Eindeutigem und Klarem gekommen ist, was im klaren Widerspruch zum Islam steht und den Islam dieser Person wieder annulliert. Deswegen sollt ihr wissen, dass die Gesetze des Erhabenen Allahs es verboten haben, dass ein Muslim beleidigt wird oder dass er diffamiert wird oder dass man über ihn spottet oder dass man ihn verflucht. Wie sieht es dann aus, wenn er zum Ungläubigen erklärt wird? Das ist doch viel gravierender und viel schlimmer, wenn doch die ersten bereits verboten wurden, wie das Lügen über ihn, das Verspotten, das ihn verspotten, dann ist es doch viel schlimmer, derjenige, der ihn zum Ungläubigen erklärt. Und deshalb, wenn ihr euch die Beweistexte aus dem Koran und aus der Sunna anschaut, dann seht ihr dort, dass es klar und eindeutig verboten ist, einen Muslim zu Unrecht zum Ungläubigen zu erklären und das nur aufgrund von irgendwelchen Mutmaßungen oder aufgrund irgendwelchen Neigungen oder Ähnliches. Und die Muslime, vor allem heutzutage, ihnen muss klar sein und ihnen muss gezeigt werden, welche Gefahren von diesem Takfir herauskommen und wie gefährlich doch dieser Takfir ist, der sich leider heutzutage überall verbreitet hat und was leider auch viele Jugendliche auf die leichte Schulter nehmen und du siehst sie den und jenen zum Ungläubigen erklären, obwohl sie gar nicht wissen, welche gravierenden Auswirkungen diese Urteile haben. Und deswegen sollte unsere Aufgabe sein, mit diesem Phänomen des Takfir umzugehen und zu wissen, wie wir diese Krankheit wieder heilen und wie wir mit denen umzugehen haben, die auf diese Sache beharren. Und derjenige, der sich den Koran näher anschaut und auch genauso die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der wird sofort erkennen, dass die Ehre eines jeden Muslim unantastbar ist. Und auch genauso die Religion eines jeden Muslims ist unantastbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أودي إيه glaubt, wenn ihr auf Allahs Weg umherreist, dann unterscheidet klar und sagt nicht zu einem, der euch Frieden anbietet, du bist nicht gläubig, wobei ihr nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet, doch bei Allah ist Gutes in Fülle, so wart ihr zuvor, aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen, unterscheidet also klar, gewiss Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Deswegen hat Allah es hier verboten, dass wir eine Person des Unglaubens bezichtigen, der uns seinen Islam offen zeigt und der uns zeigt, dass er Muslim ist. Deswegen müssen wir ihn auch dementsprechend behandeln, dass er Muslim ist. Und so lange, bis das Gegenteil davon ersichtlich und klar wird, bis dahin gilt das für uns, dass er Muslim ist und wir dürfen ihn nicht des Unglaubens bezichtigen. Deswegen derjenige, der nach außen hin offenkundig den Islam zeigt, was in seinem Innern ist, das hat uns nicht zu betreffen, weil das können wir nicht herausfinden. Wir wissen nicht, was er in seinem Herzen trägt, ob er nur so tut oder nicht. Ob er uns irgendwas vorspielt, darüber haben wir nicht zu urteilen. Darüber wird der Herr Allah schon urteilen und ihn noch bloßstellen, wenn er wirklich die Heuchelei und den Unglaube in sich verbirgt. Aber wir urteilen auf ihn aufgrund dem, was wir sehen. Wenn er uns offenkundig den Islam zeigt, dann reagieren wir auch dementsprechend und erklären ihn nicht zum Ungläubigen. Und Allah warnte uns davor, jemanden des Unglaubens zu bezichtigen oder ihn der Bid'a zu bezichtigen oder irgendwas anderes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Und diejenigen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Leid zufügen für etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleumdung und offenkundige Sünde auf sich. Allah subhanahu wa ta'ala warnt davor, dass jemand den gläubigen Leid zufügt. Und welch größeres Leid ist es doch, dass du einen Gläubigen zum Ungläubigen ernennst. Dass du sagst, dass er ungläubig ist, obwohl er ein Gläubiger ist. Und vielleicht sogar jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala nahesteht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an anderen Stelle, damit wir begreifen, dass wir unsere Zungen zu zügeln haben, bezüglich dem Urteilen gegenüber anderen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese, danach wird gefragt werden. Am jüngsten Tag wirst du zur Rechenschaft gezogen werden, bezüglich dem, was du sagtest. Und wie gravierend doch es ist, wenn du einen Muslim des Unglaubens bezichtigst und am jüngsten Tag dich dafür rechtfertigen musst. Und wir werden dann später sehen, wie gewaltig diese Gefahr ist, wenn jemand zu einer Person sagt, du Ungläubiger oder du Feind Allahs, obwohl er dieses nicht ist, was dann mit diesen Worten passiert, die er an diese Person gerichtet hat. Denn wenn wir uns die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschauen, dann werden wir sofort erkennen, wie sehr doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vor dieser Sache gewarnt hat, dass du einen Muslim des Unglaubens bezichtigst, so als wäre es nichts. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist: Wenn ein Mann einen anderen des Unglaubens bezichtigt, dann ist es auf einen der beiden bezogen. Wenn ein Mann einen anderen des Unglaubens bezichtigt, dann trifft es auf einen der beiden zu. Der Gesandte Allah sagt weiter: Wenn er, also der andere, es nicht ist, fällt es auf ihn selbst zurück. Er sagt zu einem anderen: O Ungläubiger, O du Feind Allahs. Und das Wort geht rüber. Und wenn der andere es nicht sein sollte, dann fällt das Wort wieder auf dich. Und du trägst diese Last, die Sünde, die du da aus deinem Mund herausgelassen hast. Und du läufst Gefahr, dass du nach deinem Islam selbst zum Ungläubigen wirst, obwohl du eigentlich dem anderen den Unglauben vorgeworfen hast und somit wirst du zum Ungläubigen. Deswegen ist dies eine gewaltige Sache, eine Sache, die allein die Gelehrten machen dürfen, weil sie, bevor sie reden, den Sachen, die Angelegenheiten nachgehen und prüfen und schauen. Und erst wenn die Sache so klar ist, dass da kein Zweifel herrscht, sie eine bestimmte Person des Unglaubens bezichtigen und ihn dem Ungläubigen erklären. Aber unser einer sollte seine Zunge zügeln, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Wenn es deinen Mund verlässt, dann trifft es auf einen von euch beiden zu. Entweder ist es so, wie du gesagt hast, oder es fällt auf dich zurück. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem anderen Hadith, der bei Muslimen verzeichnet ist: Und ein jeder, der einen anderen des Unglaubens bezichtigt oder ihn als Feind Allahs beschimpft und es ist keinesfalls so, wie er behauptet, so fällt dieses Urteil auf ihn selbst zurück. Deswegen achte darauf, was dein Mund verlässt und wisse, wie gravierend diese Resultate dieser Worte sind, weil entweder ist er wirklich ungläubig oder diese Sachen fallen auf dich zurück und auch genauso, wenn du zu ihm sagst, du Feind Allahs. Weil viele vergessen das und sagen, oh, dieser Feind Allahs hat gesagt oder dieser Feind Allahs. Die Sache muss klar sein, dass er ein Feind Allahs ist. Ein Feind Allah ist derjenige, der den Islam bekämpft, der sich seinem Herrn widersetzt und die Scharia bekämpft und gegen die Religion ist. Das ist der Feind Allahs. Und nicht jemand, der einfach Sünden begeht, aber sich eingesteht, schwach zu sein und der weiß, dass er Sünden begeht. So einer darf zu ihm nicht sagen, dass er der Feind Allahs ist, solange er diese Sünden nicht als legitim ansieht. Und solange ihm die Beweise nicht gebracht wurden. Deswegen sollst du wissen, wie wir bereits gesagt haben, dass auch wenn du einen Muslim siehst, der sündigt und der sich bezüglich einiger Gesetze Allahs widersetzt, aber er weiß, dass er Sünder ist und er weiß, dass er einen riesigen Fehler begeht und er weiß, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, diesen darfst du nicht als des Unglaubens bezichtigen und du darfst zu ihm auch nicht sagen, dass er ein Feind Allahs ist. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Bukhari verzeichnet ist, wenn eine Person eine andere des Frevels oder des Unglaubens bezichtigt, dann fällt es auf ihn zurück, falls der andere es nicht sein sollte. Das heißt, du darfst auch einem anderen nicht sagen, dass er Sünder ist, dass er Freveler ist, dass er Mubtadi' ist, dass er Käfer ist, weil all diese Bezeichnungen fallen auf dich zurück, wenn dies nicht so sein sollte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt an einer anderen Stelle, dass das Beschimpfen eines Muslims seine Ermordung gleichkommt. Derjenige, der einen Muslim beleidigt und beschimpft, ist so, als hätte er ihn umgebracht. Und genauso derjenige, der den Muslim zum Käfer erklärt, das ist so, als hätte er ihn umgebracht. Deswegen sollten wir Muslime vorsichtig sein bei den Urteilen, die wir fällen. Und Usama ibn Zayd, dieser Sahabi radiallahu anhu, er berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn und andere in eine Schlacht, in einen Feldzug geschickt hat. Und diese Sahaba, diese kleine Gruppe, sie haben die Ungläubigen angegriffen und konnten sie besiegen. Und einer dieser Ungläubigen ist geflüchtet. Und Usama ibn Zayd und einer von den Ansar, sie sahen, dass er wegläuft und sind ihm hinterhergelaufen. Und als sie ihn eingeholt haben, sagte dieser Ungläubige, La ilaha illallah. Und dieser Ansari, der ist zurückgetreten. Aber Usama ibn Zayd nahm sein Schwert und hat ihn getötet. Und als sie dann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zurückgekehrt sind und sie dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber berichtet haben, was geschehen ist, sagte er zu Usama ibn Zayd, du Usama, hast du ihn etwa umgebracht, nachdem er gesagt hat, La ilaha illallah? Daraufhin sagte Usama, o Gesandte Allahs, er wollte nur Zuflucht suchen. Er hat gesehen, dass er jetzt sowieso sterben wird. Deswegen hat er gesagt, La ilaha illallah, das hat nur so getan. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte wieder zu ihm, hast du ihn etwa umgebracht, nachdem er gesagt hat, La ilaha illallah? Und er wiederholte dies, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, bis Usama ibn Zayd sagte, ich wünschte mir, ich wäre vor diesem Tag noch nicht zum Islam gekommen und hätte somit diese Tat nie begonnen. Und in einer anderen Überlieferung sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, als er zu ihm gesagt hat, dass er es gesagt hat aus Furcht vor dem Schwert, dass er nur so getan hat, schaut, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und das sollte für uns alle gelten, für diejenigen, die andere schnell des Unglaubens bezichtigen. Er sagte zu Usama ibn Zayd, warum hast du sein Herz nicht zerlegt, um zu entdecken, ob er diese Worte von Herzen sagte oder nicht? Woher willst du denn wissen? Vielleicht hatte er zu diesem Augenblick die Überzeugung gehabt und hat deswegen La ilaha illallah gesagt. Woher willst du denn wissen, ob er es aus Angst gesagt hat? Ob er vielleicht gar nicht dran geglaubt hat oder nicht? Das, was in den Herzen ist, das weiß allein der Haben Allah. Selbst der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam konnte nicht in die Herzen schauen, um zu urteilen, ob jemand gläubig war oder nicht, oder Heuchler war oder nicht, sondern nur wenn der Haben Allah ihn darüber berichtet hat, dass der und der Heuchler sind. Der Gesandte Allah konnte dies auch nicht wissen, weil diese Dinge sich im Herzen abspielen. Deswegen dürfen wir nur urteilen bezüglich dem, was wir sehen. Wenn jemand uns den Islam zeigt, dürfen wir ihn nicht des Unglaubens bezichtigen, bis er etwas tut, was diesen Islam annulliert, und was wirklich klar und eindeutig ist. Deswegen hatte Takfir verheerende Folgen und eine gewaltige Gefahr bringt er mit. Und jeder Muslim sollte seine Grenzen kennen und sollte diese auch nicht überschreiten. Und jeder Muslim sollte wissen, dass diese Takfir Auswirkungen hat gegenüber dieser bestimmten Person und gegenüber der gesamten Ummah und selbst gegenüber dem Islam allgemein. Die Folgen betreffen eine bestimmte Person, wenn man ihm zum Kafir erklärt, dadurch, dass er jetzt zum Murtad wird. Das heißt, jemand, der vom Islam abgefallen ist. Wenn du zu ihm sagst, du Kafir, dann heißt das doch, dass er vom Islam abgefallen ist. Und wenn er vom Islam abgefallen ist, so gelten nun für ihn andere Gesetze. Zum Beispiel, dass er jetzt für immer und ewig im Höllenfeuer sein wird. Weil jemand, der vom Islam abgefallen ist oder ungläubig ist, der wird für immer und ewig im Höllenfeuer sein. Und nur der Muslim, der den Tauhid umgesetzt hat, er wird ins Paradies gehen. Und auch wenn er ins Höllenfeuer gehen sollte aufgrund von Sünden, die er begangen hat, so wird er niemals für immer und ewig im Höllenfeuer sein. Sondern er wird so lange im Höllenfeuer bleiben, bis er gereinigt wurde von diesen Sünden. Aber derjenige, der vom Islam abgefallen ist, er wird für immer und ewig im Höllenfeuer sein. Und wenn er vom Islam abgefallen ist, um zu schauen und damit ihr seht, welche Folgen dieser Takfir hat, wenn wir über ihn sagen, Kafir, und urteilen über ihn, dass er vom Islam abgefallen ist, dann muss er sich von seiner Frau trennen. Weil eine muslimische Frau darf mit einem Ungläubigen nicht verheiratet sein. Und dann noch ist er nicht mehr der Vormund für seine Kinder. Das entfällt auch. Und seine Angehörigen werden von ihm nicht erben, wenn er stirbt. Das gilt genauso. Und wenn er stirbt, wird er weder gewaschen, noch wird das Totengebet für ihn verrichtet, noch darf er im Friedhof der Muslime beerdigt werden. Schaut, welche Folgen dieses eine Wort mit sich bringt. Deswegen sollte jeder seine Grenzen kennen und seinen Mund zügeln, weil das der Takfir gegenüber anderen eine gewaltige Sache beim Erhaben Allah ist. Und der Schaden, er betrifft auch die gesamte Ummah. Warum? Weil dadurch ihre Einigkeit und ihr Zusammenhalt verschwindet. Du erklärst den zu Kafir, er den anderen zum Kafir und so feindest du den an, er feindet den anderen an und so verschwindet dieser Zusammenhalt. Und die Scharia ist gekommen, um die Muslime zusammenzubringen, um einen Zusammenhalt zu schaffen unter den Muslimen. Und deswegen sollte die Aufgabe der Prediger sein, dass sie den Menschen den wahren Islam zeigen. Anstatt, dass sie sie von morgens bis abends aufhetzen. Der ist Kafir, der ist Kafir. Wo sind hier die wahren Männer? Warum erklärt ihr nicht den und den zum Kafir? Wo sind die wahren Mujahideen? Wo ist das? Wo ist dies? Und du hast Leute vor dir, die nicht mal wissen, wie sie zu beten haben. Und du fragst sie nach den Punkten und nach den Bedingungen des Gebets, wird er nicht darauf antworten können. Aber du machst ihn schon voll und hetzt ihn auf, obwohl dieser doch zuerst seine Religion kennenlernen muss. Deswegen sollte die Aufgabe der Prediger sein, die Lage der Muslime zu verbessern und nicht Hass unter ihnen zu schüren. Und der Schaden, er betrifft auch den Islam im Allgemeinen. Deswegen, weil das Bild des Islams dadurch verzerrt wird. Weil die Menschen schauen dann zum Islam und sehen, der erklärt den zum Kafir und bringt ihn um. Dann erklärt diese Gruppe die andere Gruppe zu Kuffar und sprengen die in die Luft. Und hier springt sich da einer in die Luft und hier liegt der andere eine Bombe hin. Und so denken die Leute, was ist das für eine Religion? Hier bringt sich jeder um. Jeder, der gerade 2-3 Wochen dabei ist, holt sich schon die nächste Bombe und springt sich in die Luft. Und so verzerrt er das Bild des Islams und somit schadet er dieser Religion. Diese Religion, die mit Frieden kam. Diese Religion kam, um die Menschheit zu retten vor der ewigen Strafe im Jenseits und nicht, um sie in diesen Terror zu stecken, was die Takfiris-Gruppen überall heutzutage verbreiten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er warnte abermals vor dieser Gruppe. Diese Gruppe, die Muslime zu Ungläubigen erklärt. Diese Gruppe der Khawarij, dieser Madhab der Khawarij. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte vor dieser Gruppe. Und er erklärte uns und zeigte uns ihre Merkmale. Und wallahi, in jeder Generation und zu jeder Zeit wirst du diese Leute vorfinden. Auch in unserer Zeit. Sie machen schnell den Takfir auf die Leute. Und stürzen viele Jugendliche, die unwissend sind, ins Verderben. Indem sie sie zu irgendwelchen Kriegen schicken. Obwohl sie doch nicht mal ihre Religion kennen. Aber trotzdem sagt er zu ihm, du bist Muslim. Dein höchstes Ziel muss es sein, für Allah zu sterben. Jetzt sofort. Geh. Aber er selber sitzt zu Hause und lebt vom Arbeitsamt und genießt sein Leben, aber die anderen sollen alle schön am besten heute noch sterben, während er hier sitzt und sein Leben genießt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt über die Khawarij, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, wenn ihr eure Gebete mit ihren und ihr Fasten mit eurem vergleichen würdet, würdet ihr eure Taten als niedriger sehen. Er sagte diesen Satz nicht, um sie zu loben, sondern er sagte diesen Satz, damit wir aufpassen, dass wir nicht hereinfallen auf sie. Er sagt, wenn ihr eure Gebete mit den Gebeten ihrer vergleicht, dann werdet ihr sagen, wir machen doch ganz wenig, die hauen voll rein, beten morgens, abends. Und wenn ihr euer Fasten mit dem Fasten ihrer vergleicht, dann denkt ihr, so wenig fastet ihr, weil sie viel mehr fasten. Nach außen hin denkt ihr, diesen Top-Muslime beten nur noch, sind nur am Weinen, sind nur am Fasten, sind nur am Spenden. Aber schaut, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Direkt nach diesem Satz, er sagte, dennoch werden sie die Religion verlassen, wie der Pfeil des Jägers, der auf das Wild geschossen wird, verlässt. Untersucht der Jäger einen Teil seines Pfeiles, findet er nichts davon. Nicht von der Beute. Sie schießen durch die Religion und nichts davon bleibt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er beschrieb sie, dass sie den Koran rezitieren werden. Aber diese Worte gelangen nicht in ihre Herzen, deswegen siehst du, wie hart die sind. Machst du Sünden, bist du für sie direkt Käfer, die hacken dich sofort ab. Hart sind die. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam weiter, in einem anderen Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wenn ich sie zeitlich erreichen würde, wenn ich diese Khawarij noch erleben werde, was sagt er über sie? Würde ich sie schlachten wie die Schlachtung von Ad. Ich würde sie alle bekämpfen und töten. Und sie sind dann auch in der Zeit von Ali radiallahu anhu und sogar vorher in der Zeit von Uthman radiallahu anhu sind sie erschienen und die Sahaba haben sie bekämpft und getötet. Aber sie werden zu jeder Zeit wieder herauskommen. Jedes Mal wird eine Gruppe von ihnen herauskommen und sie werden die Muslime zu Ungläubigen erklären und die Muslime bekämpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie vernichten, bis die letzten von ihnen dann mit dem Dajjal kommen werden. Und deswegen lasst euch nicht täuschen von ihrem Gebeten, von ihrem Fasten. Hier sammeln die Spenden. Hier machen die keine Ahnung, verteilen sie wahrscheinlich Koran oder machen hier keine Ahnung was. Lasst euch nicht täuschen von ihnen, weil sie erklären Muslime zu Ungläubigen. Und schaut euch das Resultat von ihnen. Einer von ihnen, der auch aus Bonn ist. Und viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Ihr Sänger und keine Ahnung was, Desodog, der sich jetzt, oder sich genannt hat Abu Talha. Wohin ist er gegangen? Er hat gerade angefangen mit seiner Religion. Gerade angefangen. Vorher war er in einer ganz extremen Richtung. Nur Sünden von morgens bis abends. Und dann kommt er zum Islam. Und anstatt dass er sich Zeit nimmt, seine Religion kennenzulernen, direkt in die andere extreme Seite. Der ist ungläubig, wir müssen Dschihad machen, wir müssen dies machen. Und wohin ist er gegangen? Nach Syrien. Und wen bekämpft er dort? Und viele von euch haben wahrscheinlich seine Botschaft gesehen, welcher Gruppe er sich angeschlossen hat und welche Bay'a er gegeben hat. Er hat sich der extremsten Gruppe angeschlossen, die Muslime zu Ungläubigen erklären. Und sogar ihre eigenen Leute, die mit ihnen noch gestern gekämpft haben, zu Ungläubigen erklären. Warum? Weil sie ihrem Führer nicht die Bay'a geben. So sind die Gruppierungen der Irreleitung. Jede Gruppe hat ihren Führer und wenn du ihrem Führer nicht die Treue schwörst, bist du für sie ungläubig. Auch wenn du fastest, betest und sagst, dass du Muslim bist, interessiert sie es nicht. Und jetzt ist er dort und wie bekämpft er? Nicht die Ungläubigen. Er bekämpft die Gruppe, mit denen er vorher zusammengearbeitet hat und jetzt bekriegen die sich gegenseitig. Die eine Gruppe erklärt die anderen zu Kuffar und die anderen erklären die anderen zu Kuffar und sie sind kilometerweit gereist und setzen ihr Leben aufs Spiel und haben ihre Familien zurückgelassen, um nicht die Ungläubigen zu töten, sondern um ihre Geschwister zu töten. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, zur Beschreibung dieser Leute, er sagte, sie töten die Leute der Qibla, die Leute des Islams und meiden die Leute des Unglaubens. Ein Merkmal von ihnen. Deswegen liest den Koran und liest die Sunna, damit ihr begreift, wer diese Gruppen sind. Weil nur derjenige, der die Hadithe kennt und nur derjenige, der die Merkmale der Khawarij kennt, für ihn wird die Sache klar sein. Wenn du siehst, wie sie sich gegenseitig des Unglaubens bezichtigen und sich gegenseitig umbringen und die Kuffar stehen links von ihnen und lachen sich über sie tot, dann weißt du, wer diese Gruppen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Volk bewahren und schaut euch diejenigen an, die hier zurückgeblieben sind, wie Abu Naji, Abu Dujana und Co. Warum sagen sie kein Wort dazu? Sollen sie doch dazu Stellung nehmen, weil ihr Sänger und ihr Vorzeigerapper oder keine Ahnung was, jetzt zum Dschihad aufrufen mit einer Khawarij-Gruppe. Warum schweigen sie? Weil, wenn sie wollen, dass diese Gruppe widerlegt wird, müssen sie das widerlegen, woran sie glauben. Und das ist ihr Problem. Deswegen schweigen sie. Weil in den Grundzügen sind sie gleich. Ihr Tekfir auf die Muslime ist bei ihnen gleich. Deswegen schweigen sie und lassen die Sache so ruhen. Auch wenn einer von ihnen gesagt hat, jetzt ist das eingetroffen, wovor wir am meisten Angst hatten, dass wir uns jetzt gegenseitig zu Ungläubigen erklären. Aber wenn ihr doch ihnen nur das beigebracht habt, dann braucht ihr euch auch nicht zu wundern. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, als Merkmal dieser Khawarij, sie töten die Leute des Islams und lassen die Leute des Götzendienst in Ruhe. Und wie gesagt, das seht ihr jetzt auch in Syrien. Und wenn ihr euch in der Geschichte des Islams auskennt, dann werdet ihr sehen, dass diese Khawarij, egal wann sie gekommen sind, und auch wenn sie mit den besten Worten reden, mit den besten Worten des besten Geschöpfs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie suchen die besten Verse und die besten Hadithe raus und damit prahlen sie, وَمَنْ لَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ und erklären Dien zum Ungläubigen und Dien zum Ungläubigen. Aber in der gesamten islamischen Geschichte haben sie es niemals geschafft, die Fahne des Islams hochzuhissen und einen Staat zu gründen oder in irgendeine Schlacht die Muslime zum Sieg zu verhelfen, sondern auch wenn sie mal mit den Muslimen begonnen haben, sind sie ihnen immer wieder in den Rücken gefallen, nachdem sie sie zu Ungläubigen erklärt haben. Deswegen, liebe Geschwister, der Manhaj, der Weg, die Methodik der Ahlus Sunnah wal Jama'a, er beruht auf den Koran und er beruht auf die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der besagt, dass wir niemanden des Unglaubens bezichtigen, der Sünde begeht, solange er diese Tat nicht als legitim sieht. Wenn er nicht sagt, Alkohol ist erlaubt, dann erklären wir ihn nicht zum Ungläubigen, wenn er Alkohol trinkt. Auch wenn er dies immer wieder tut und immer wieder tut. Aber derjenige, der sagt, Alkohol trinken ist erlaubt, und er kennt die Beweise und ihm werden die Beweise gebracht, dann wird er zum Ungläubigen, auch wenn er selber nicht trinkt. Deswegen, wenn wir sehen, dass Muslime Sünde begehen, helfen wir ihnen, indem wir ihnen helfen, zum rechten Weg zu finden und ihnen erklären, dass diese Sünden sind und dass sie am jüngsten Tag zu Rechenschaft gezogen werden. Und diejenigen, die Neuerungen begehen, wir erklären sie zu Mubtadi'a, wenn die Gelehrten dies tun, aber wir erklären sie nicht zu Ungläubigen, wenn sie keine Tat machen, die Unglaube ist. Und wenn sie es tun, dann sind es die Großgelehrten, die sie dann zu Ungläubigen erklären. Und nicht einer, so wie du und ich, die kein Wissen haben, sondern die Großgelehrten übernehmen diese gewaltige Aufgabe. Weil das Urteilen über einen anderen, dass er ungläubig ist, das ist ein Gesetz Allahs. Weil es ist Tatsache, dass von der Scharia es ist, dass jemand, der in Unglaube fällt und ihm die Beweise erbracht wurden und die Bedingungen erfüllt sind und die Hinderungsgründe nicht vorliegen, dass er dann zum Ungläubigen wird. Wir gehen nicht hin und sagen, das gibt's gar nicht. Man kann nicht in Unglaube fallen. Man kann nicht von der Religion abfallen. Das sagen wir gar nicht. Natürlich gibt es Leute, die in Unglaube fallen. Und natürlich wird es Herrscher geben, die in Unglaube fallen. Aber deine Aufgabe ist es, die Religion zu lernen und die Religion zu lehren, denjenigen, die dir nahestehen. Und überlasse diese gewaltige Aufgabe den Gelehrten, weil sie wissen, ab wann sie eine Person des Unglaubens bezichtigen. Weil die Großgelehrten, sie haben Wissen. Und das sind diejenigen, die ihr Leben lang mit diesem Wissen sich beschäftigt haben. Und sie haben es begriffen. Und nicht wie diese Leute, die gestern noch die Schlimmsten waren und dann in 2-3 Wochen eine Umschulung gemacht haben und jetzt die Großgelehrten geworden sind, die dann Predigten schicken überall hier in Deutschland oder auch sonst wo und die Jugendlichen ins Verderben schicken. Und damit ihre Sachen verkauft werden, was sagen sie? Hört nicht auf die Großgelehrten, das sind sowieso Palastgelehrte. Sie arbeiten alle mit Staatsschutz und keine Ahnung was, hört nicht auf sie. Das sind alles Angsthasen, die nicht die Wahrheit sagen wollen. Wir sind die Einzigen, die sich trauen, hier die Wahrheit zu sagen und so weiter und so fort. Hört nicht auf diese Leute. Die Leute haben kein Wissen. Was machst du denn, wenn du krank bist? Gehst du zu einem Schreiner, der in 2 Wochen Arzt geworden ist, von sich behauptet, Arzt zu sein, oder suchst du einen, der jahrelang Erfahrung hat in diesem Bereich? Wen suchst du auf? Aber wenn es um die Religion geht, dann suchen wir uns den Nächstbesten. Hauptsache, der kann gut rumhampeln und kann ab und zu mal Sprüche ziehen, dann ist er für uns schon in Ordnung und das ist unser Prediger. Wenn er uns zum Lachen bringt, ist er gut und wenn nicht, kein Interesse. Hört auf die Großgelehrten, würden die Leute auf die Großgelehrten hören, dann wäre es vieles von dem, was jetzt wir sehen, niemals geschehen, weil dann würden die Leute ihre Religion kennen und hätten vieles nicht getan, was sie leider heutzutage aufgrund ihrer Unwissenheit tun und aufgrund, weil sie von diesen irregegangenen Leuten zu Irre gebracht wurden, in die Irre gebracht wurden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. O, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Geht der Sache erst nach, wenn du siehst, dass er was getan hat, dann geh erstmal der Sache nach, warum hat er das getan? Red mit ihm, frag ihn, schau, was seine Beweggründe sind, vielleicht weiß er das nicht. Oder vielleicht hat er es falsch verstanden. Aber anstatt dass du dann direkt hingehst, aufgrund von irgendwelchen Gelaber der Leute, der hat das und dies getan, hast du mitbekommen, der sorgt dafür, dass die Schwestern in den arabischen Ländern vergewaltigt werden, habt ihr mitbekommen, dass der und der Herrscher das und das tut, hast du irgendwas gesehen davon? Nur jeder hört das und verbreitet dies, ohne den Dingen nachzugehen. Und deswegen geschieht dies, was wir heutzutage sehen. Und Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, er sagte, ein Muslim, der sich selbst beratschlagen möchte, sollte sich beim Takfir nicht einbringen, nur aufgrund seines Verständnisses oder aufgrund von Abwägungen seines Verstandes, ohne sich dabei auf einen Beweis zu stützen, denn ansonsten hätte er damit einen Fehler begangen und sich dem geraden Manhaj widersetzt. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir uns diesem Takfir, diesem Phänomen des Takfir, entgegensetzen und entgegenwirken. Und das schaffen wir nur, indem wir zu den Großgelehrten zurückkehren und sie fragen bei den Dingen, wo wir kein Wissen haben. Und indem wir unsere Zungen zügeln gegenüber dem Takfir der anderen, wenn wir doch jetzt wissen, welche gravierende Folgen diese hat. Und dass wir uns auch von den Gruppen fernhalten, die genau zu diesen Dingen rufen. Sie sagen zu euch, nein, wir erklären keinen aufgrund von Sünden zu Ungläubigen. Aber du siehst ihre Köpfe dann in Syrien gegen Muslime kämpfen. Das heißt, in kleinen Kreisen erzählen sie ganz was anderes. Und dann deswegen siehst du dann in ihren Gruppen ein Jugendlicher nach dem anderen abwandern hin in den Krieg. Und jetzt auch noch Mädchen, 16, 17, 18, siehst du sie, wie sie ihnen Gehirnwäsche verpasst haben, sodass sie jetzt auch abwandern nach Syrien oder keine Ahnung wohin. Was sollen die denn da machen? Eine 16-Jährige, sag mir bitte, was sie dort machen soll. Was erwartet sie denn dort? Deswegen haltet euch fern von dem Takfir und haltet euch von allen Gruppen des Takfirs fern. Und jeder, der mit ihnen ist oder zu ihnen ruft oder mit ihnen arbeitet oder sie toleriert oder sonst etwas dergleichen. Wenn wir jetzt über die Takfiri-Gruppen reden, heißt ja nicht, dass wir unser Urteil fallen über alle, die in dieser Gruppe sind. Weil wir sind uns sicher, dass die meisten, die in diesen Gruppen sind, vor allem hier in Deutschland und so weiter, keine Ahnung haben. Das sind meistens Jugendliche, die erst gestern angefangen haben. Hoch motiviert, die alles für ihre Religion tun wollen, die Religion lieben, die Eifersucht empfinden für diese Religion. Und dann kommen diese irregeleiteten und ihre führenden Prediger und sagen zu ihnen, ihr seid keine Männer, ihr sitzt hier, während die Schwester so und so da und da vergewaltigt wurde. Ihr seid keine Männer, weil der Bruder da und da in dem Gefängnis misshandelt wurde. Und dann siehst du die Jugendlichen, die keine Ahnung haben, die eigentlich ihre Religion lieben und jetzt anfangen wollen, glaubt ihr auf einmal, dass er der schlechteste Muslim ist. Und glaubt jetzt damit irgendwas machen zu müssen. Deswegen viele von denen, die mit ihnen sind, haben keine Ahnung. Deswegen sollte unsere Aufgabe sein, ihnen klarzumachen, dass das der falsche Weg ist. Und dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam vor diesem Weg gewarnt hat. Und im Koran vor diesem Manhaj gewarnt wurde. Wir müssen versuchen, diese Jugendlichen davon wegzukriegen. Natürlich sind sie zurzeit hier in Deutschland stark. Mit ihren Medien, mit ihren Videos, mit ihrer ganzen Gruppe. Der eine predigt, indem er irgendwelche Witze reißt. Der andere, indem er die Leute aufhetzt. Der andere, indem er ihnen klar macht, dass sie die schlechten Muslime sind, wenn sie nicht nach Syrien ziehen. Die sind aktiv. Aber das sollte für uns kein Grund dafür sein, zu schweigen und zu sagen, ja, die sind in Übermacht, wir können nichts tun. Nein, wir müssen die Wahrheit verkünden. Und wir müssen den Jugendlichen zeigen, dass diese Leute falsch sind. Auch wenn sie nach außen hin zeigen, dass sie die Religiösesten sind. Weil wir nun wissen, was der Gesandte Allahs gesagt hat. Wenn ihr eure Gebete mit den Gebeten ihrer vergleicht, werdet ihr merken, viel macht ihr gar nicht. Und genauso euer Fasten, genauso euer Koran, den ihr rezitiert. Aber was sagte er? Sie verlassen die Religion wie der Pfeil, den Bogen verlässt. So schnell gehen die durch. Gestern hat er angefangen schon, hat er tausende Schritte übersprungen und erklärt schon andere zum Takfir. Und genauso springt er dann so schnell wieder raus. Deswegen seid gewarnt vor diesen Gruppen. Deswegen, Barakallahu fikum, sollten wir wissen, dass wenn du einen anderen des Takfirs beschuldigst oder zu ihm sagst, dass er ein Feind Allahs ist, dann muss dies genauso sein. Ansonsten fällt die Sache auf dich zurück. Wie gesagt, wir leugnen nicht den Takfir oder sagen, den gibt es nicht. Natürlich gibt es den. Für denjenigen, der in den Kufr gefallen ist. Aber nicht jeder, der in Unglaube gefallen ist, fällt auch der Unglaube auf ihn. Sondern dieser kann unwissend sein und etwas tun, was Unglaube ist. Oder er hat irgendwelche Scheinargumente bekommen, sodass er die Sache nicht versteht. Deswegen sollte unsere Aufgabe sein, diese Leute zu retten. Wenn du zu ihm sagst, du Käfer, dann wird er von dir nichts mehr annehmen. Du Mubtadi', du keine Ahnung was. Deine erste Aufgabe sollte es sein, die Leute zum rechten Weg zu führen, ihnen den wahren Weg zu zeigen und überlasse dieses den Großgelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Das sollte deine Aufgabe sein. Dass du den Menschen die Wahrheit zeigst, dass du ihnen zeigst, welcher Weg der richtige Weg ist und ihnen klar machst, dass dieser Weg der Khawarij, der Takfir ist, ein gravierender Weg ist, der letztendlich zu deinem Verderben führen wird. Und ihr sollt wissen, dass die besten Worte das Buch Allahs sind und die beste Rechtleitung die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und die schlimmsten Dinge sind die Neuerungen in der Religion und jede Erneuerung ist ein Irrweg. Und haltet euch an die Gemeinschaft der Muslime, denn die Hand Allahs ist über der Gemeinschaft. Und wer abweicht, weicht ins Höllenfeuer ab. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.